Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Kahingatu hetete kuda, kaharamai hetete kuda. Wenn ein Farnwedel stirbt, wird ein anderer geboren und nimmt seinen Platz ein. Diese Lebensweisheit der Maori, der Ureinwohner Neuseelands, beschreibt den fortwährenden Kreislauf des Lebens. Die Spirale als Symbol für Wandel und Wiederkehr, für Leben und Tod, zeigt sich im eingerollten Blatt des jungen Silberfarns, das in Neuseeland Koru genannt wird. Das Koru ist ein wesentliches Designelement im Kunsthandwerk der Maori, ihrer Schnitzereien und Tattoos. Aus ihm entrollen sich nach und nach die einzelnen Blätter des Farnwedels. Für Maori ist das Koru ein Symbol für den Lebensweg, sagt die Medizinfrau Te Aroha Noti Tepa vom Stamm der Tuhoe und deutet auf eine Farnspitze. So, here's your koru. Within the koru, you have these other korus. And I love this as a model because hier ist also das Koru. Und innerhalb des Koru sieht man weitere Koru. Ich mag es als Modell sehr gern, denn jedes einzelne Koru stellt einen Pfad auf deinem Lebensweg dar. Es geht immer rundherum. Aber irgendwann will ich mich nicht mehr im Kreis drehen. Ich will irgendwo anhalten. Du solltest immer wissen, wie es hineingeht und wie du wieder hinausfindest. Und jedes Mal, wenn du wieder zurückgekommen bist, geht es ein Stückchen weiter. Du musst immer sicherstellen, dass der Weg für dich frei ist, dass es keine Blockaden gibt. Du hast die andere Seite erlebt und musst dich daran erinnern, zurückzugehen. Und du musst jeweils deine Lektion lernen, um weiter nach vorn gehen zu können. Für die Maori, die sich vor rund 800 Jahren aus den pazifischen Inseln kommend in Neuseeland niederließen, waren Farngewächse aller Art ein wichtiger Bestandteil der Nahrung. Sie dienten ihnen aber auch als Baumaterial und Schlafunterlage, als Bekleidung, Heilmittel und Ritualobjekte. Als im 19. Jahrhundert die ersten europäischen Siedler kamen, bezeichneten sie Neuseeland auch als Land der Farne. Hintergrund ist, dass in Neuseeland Farne so gut wie überall wachsen, sagt Patrick Brownsey, Farnexperte und Kurator am Nationalmuseum Te Papa Tongarewa in Wellington. Wenn man in den Wald geht, sieht man sie am Boden und auf Baumstämmen. Sie wachsen auf Bäumen und klettern an Bäumen hoch. Sie wachsen direkt an den Küsten, an exponierten Küstenklippen bis hinauf in alpine Regionen. Manche Farne haben sich an trockene Gegenden angepasst, andere an felsige. Aber die große Mehrheit der Farne wächst in feuchten Wäldern. Sie brauchen viel Feuchtigkeit. Und wir haben viele feuchte Wälder in Neuseeland. Farne haben gern nasse Füße. Ja, es gibt sogar welche, die ganz im Wasser leben. Sie treiben entweder an der Oberfläche oder sind sogar im Boden verwurzelt und ständig unter Wasser. Farne gehören zu den Gefäßsporenpflanzen. Die Klasse der echten Farne ist mit etwa 11.000 Arten weltweit verbreitet. Die größte Artenvielfalt findet man in den feuchten, tropischen Regenwäldern. Im kühleren Neuseeland haben sich Farne an die verschiedenen Klimazonen des Landes angepasst und Nischen genutzt. Von den rund 200 einheimischen Arten sind 90 endemisch, das heißt, sie kommen nur in Neuseeland vor. Am bekanntesten ist der Silberfarn. Cyathea dealbata, ein bis zu 10 Meter großer Baumfarn mit mehrfach gefiederten Wedeln, die auf der Unterseite weißlich glänzen. Der Silberfarn besitzt in Neuseeland Kultstatus. Nationalmannschaften wie das Rugby-Team All Blacks, das Netzball-, Basketball-, Cricket- oder Fußballteam, alle haben den Silberfarn als Logo. Das Motiv erfreut sich schon seit langem großer Beliebtheit, sagt Patrick Brownsey. Jeder verbindet den Silberfarn immer mit Sportmannschaften. Aber eigentlich wurde er schon viel früher als Wahrzeichen verwendet. Auf den ersten neuseeländischen Briefmarken war natürlich der Kopf des Monarchen abgebildet. Aber das erste Objekt auf der Briefmarke, das erste Designelement, war der Farn. Das gleiche gilt für die Banknoten. Da ist der Silberfarn sogar Teil der Sicherheitsprägung. Er ist da, um für Vertrauen und Sicherheit zu sorgen. Ja, man kann wirklich sagen, der Silberfarn ist in der neuseeländischen Kultur tief verankert. Ponga heißt der Silberfarn in der Sprache der Maori. Der Legende nach stammte er ursprünglich aus dem Meer und musste sich vor einem feindseligen Gott an Land retten. Maori nutzten die in der Dunkelheit hell leuchtenden Wedel als Wegweiser auf ihren Pfaden. Murdoch Riley, Autor des Buches Maori Healing and Herbal, auf Deutsch Die Heil- und Pflanzenkunde der Maori, weist auf den augenscheinlichen Widerspruch in den Anwendungsgebieten und der Wirkungsweise des Silberfarns hin. Der Baumsaft wurde hauptsächlich als Heilmittel verwendet. Aber es ist interessant, für welche unterschiedlichen Zwecke man den Saft und das Holz des Ponga benutzt hat. Mit dem Saft wurden Umschläge für Wunden und Prellungen gemacht. Er wirkte wie eine Zugsalbe. Sein Holz an einer Speerspitze war dagegen so giftig, dass man damit einen Feind töten konnte. Vorausgesetzt natürlich, dass der Speer mit großer Kraft geworfen wurde, tief in den Körper eindrang und nicht entfernt werden konnte. Dem Saft wurde also eine heilende Wirkung zugeschrieben, während das Holz selber als Gift verwendet wurde. Acht Arten von Baumfarnen gibt es in Neuseeland. Der größte unter ihnen ist der Mamaku oder schwarze Baumfarn, Cyathea medullaris. In einem Waldgebiet nahe Wellington deutet Patrick Brownsea während eines Spaziergangs auf einen dieser Giganten, die bis zu 20 Meter hoch werden. Über uns ragt also der Mamaku empor. Die Rippen seiner Wedel sind immer sehr schwarz und sehr dick, viel dicker als die eines jeden anderen Baumfarns. Und allein die Größe seiner Krone und die Länge seiner Wedel ist enorm. Wenn die Wedel abfallen, hinterlassen sie Narben. Man sieht das hier am Stamm, diese sechseckigen Narben. Das ist ein weiteres Kennzeichen des Mamaku. Keine andere Farnart in Neuseeland hinterlässt so deutliche Narben. Der Mamaku ist der größte und höchste unserer Baumfarne. Es ist eine hoch aufstrebende Art und die Krone wächst über die restliche Vegetation hinaus ins Licht hinauf. Wie die Zweige der Trauerweide hängen die Kronwedel des Mamaku nach unten. In der Mythologie der Maori gibt es dafür eine Erklärung, erzählt Murdoch Riley. Ihre Götter bestraften ein sich ständig zankendes Ehepaar damit, dass sie den Mann in einen Albatros verwandelten und die Frau in einen schwarzen Baumfarn. Of course, when they were separated, they realized how much they loved each other. Als sie getrennt waren, erkannten sie natürlich, wie sehr sie einander liebten. Der Name des Ehemannes war Toroa, und das ist der neuseeländische Albatros. Toroa schweift seitdem über die Meere und sucht nach seiner Frau. Es ist bekannt, dass der Albatros sehr große Entfernungen zurücklegt. Mamaku, die Frau in der Geschichte, weinte so sehr, dass sie sich ihr Haar über das Gesicht zog. Der Gott ließ sie so stehen, mit den Farnwedeln über ihrem Gesicht. Und das erklärt, warum sie als Baum so gebeugt dasteht. Mamaku ist oft eine der ersten Pflanzen, die ein frisch gerodetes Stück Land oder einen abgerutschten Berghang neu besiedelt. Baumfarne im Allgemeinen sind ein dominantes Bild in der neuseeländischen Landschaft, in den Wäldern und an den Straßen. Ein Laie könnte daher vermuten, dass der Stamm ein Kennzeichen der Baumfarne ist. Das ist jedoch nicht immer der Fall. Der Botaniker Leon Parry, der am Nationalmuseum Te Papa Tongarewa eng mit Patrick Brownsea zusammenarbeitet, hat dafür eine mögliche Erklärung. Die meisten, aber nicht alle Baumfarne haben Stämme. In Neuseeland gibt es wahrscheinlich einige Exemplare, deren unmittelbare Vorfahren vermutlich einen Stamm hatten. Aber, und das wird jetzt ein bisschen spekulativ, es könnte sein, dass es während der letzten Eiszeit ein Problem war, einen Stamm zu haben. Deshalb haben wir jetzt einige Arten, die sich an die kältesten oder trockensten Gebiete angepasst haben und keine Stämme haben, obwohl ihre nächsten Verwandten Baumfarne sind. Und damit haben wir sozusagen den stammlosen Baumfarn. Farne zählen zu den ältesten Landpflanzen. Ihre Urformen entwickelten sich vermutlich schon vor 420 Millionen Jahren. Ihre große Zeit war vor etwa 350 Millionen Jahren, im sogenannten Karbonzeitalter. Zusammen mit riesigen Schachtelhalm- und Bärlapppflanzen bildeten Baumfarne die Wälder, aus denen unsere Steinkohlevorräte stammen. Ihre heutige Vielfalt entwickelten die Farne aber erst viel später. Sie haben im Übrigen weder Blüten noch Samen, sondern vermehren sich über Sporen, die der Wind in alle Welt tragen kann. In Neuseeland gab es vermutlich schon immer Farne. Aber nur einige wenige Arten gehen stammesgeschichtlich auf die Zeit zurück, als Neuseeland noch zum Urkontinent Gondwana gehörte, von dem es sich vor rund 80 Millionen Jahren abspaltete. Einer der außergewöhnlichsten neuseeländischen Farne ist der Nierenfarn, Trichomanes reniforme. Viele halten ihn auch für die attraktivste Art. An seinem langen, dünnen Stängel hängt ein nierenförmiges Blatt, das ungefähr so groß wie eine CD ist. Im Sonnenlicht scheint das Blatt durchsichtig hellgrün. Der Nierenfarn gehört zur Familie der Hautfarngewächse, Hymenophyllaceae. Sie liegen im Vergleich zu den Baumfarnen am anderen Ende der Größenskala. Manche von ihnen werden nur 20 mm groß. Ihre Wedel sind dünn und durchscheinend und haben oft nur eine Zellschicht. Mit rund 30 Arten sind die Hautfarngewächse Neuseelands größte Farnfamilie. Eine Möglichkeit, die verschiedenen Farnarten zu identifizieren, ist ein Blick auf die Anordnung ihrer Sporenkapseln. Das sind die Behälter, in denen sich die Sporen befinden. Sie sitzen meist auf der Unterseite der Wedel und je nachdem, ob sie in einer Linie aufgereiht sind oder kreisförmig, ob sie am Rande des Blattes, in der Mitte oder diagonal zum Rand verlaufen, lässt sich sagen, um welchen Farn es sich handelt. Bei einigen Farnarten, wie dem Rippenfarn Blechnum, befinden sich die Sporen auf sogenannten fruchtbaren Wedeln, die meist dünn, braun und vertrocknet aussehen. Die unfruchtbaren Wedel sind dagegen frisch und grün und breit gefächert. Die Sporen dienen der Fortpflanzung der Farne. Wenn sie in den Kapseln herangereift sind, trocknen die Zellwände mehr und mehr aus, die Kapseln platzen und die Sporen werden explosionsartig herausgeschleudert. Der Wind weht sie in alle Richtungen. In hohen Luftregionen können sie große Entfernungen überbrücken, ja sogar um die ganze Welt reisen. Leon Perry fasziniert der ungewöhnliche Lebenszyklus der Farne. Wenn die Spore auf einem für ihr Wachstum günstigen Boden landet, keimt sie in eine separate kleine Pflanze aus, einen Gametophyten. Er ist etwa so groß wie ein Fingernagel oder kleiner. Der Gametophyt erzeugt die zur Fortpflanzung notwendigen Eier und Spermien. Manche Arten produzieren zunächst Eier und scheiden daraufhin Hormone aus, die dafür sorgen, dass eine andere Spore, die in ihrer Nähe landet, zu einem Gametophyten wird, der nur Spermien erzeugt. Es gibt aber auch Arten, bei denen der weibliche Gametophyt in der Lage ist, selbst zusätzlich Spermien zu erzeugen, falls kein männlicher Gametophyt mit Spermien in seine Nähe kommt. Die Spermien müssen zu den Eiern schwimmen. Sie brauchen frisches Wasser. Deshalb assoziieren wir Farne auch immer mit feuchten Gebieten. Sie brauchen Wasser, um sich fortpflanzen zu können. Kaum ein Spaziergänger bekommt einen Gametophyten jemals zu Gesicht. Und selbst wenn, er würde ihn kaum als Farn erkennen. Aber er ist nur eine andere, eine geschlechtliche Lebensphase des Farns. Innerhalb der Landpflanzen ist es ungewöhnlich, dass diese beiden Lebensformen völlig unabhängig voneinander existieren können. Viele Farnarten haben aber auch innerhalb ihrer ungeschlechtlichen Generation der Farnpflanze mit den Sporen die Möglichkeit zur Reproduktion. Die bekannteste Art in Neuseeland ist der sogenannte lebend gebärende Streifenfarn, Asplenium bulbiferum. Manche nennen ihn auch den Henne- und Huhnfarn. Der Henne- und Huhnfarn produziert zwar Sporen, aber auf seinen Wedeln erzeugt er auch kleine vegetative Auswüchse, Klone seiner selbst. Er stellt also Babyfarne auf seinen Wedeln her. Wenn der Hennenwedel nach einigen Jahren abstirbt und auf den Boden fällt, gibt es dort all diese kleinen, asexuell produzierten Babypflanzen, die Hühner, die zum Wachsen bereit sind. In Neuseeland ist diese Strategie der sexuellen und asexuellen Art der Fortpflanzung etwas ungewöhnlich, aber in den Tropen ist sie sehr verbreitet. Mauku heißt der Henne- und Huhnfarn bei den Maori. Der Name beschreibt den Klang, den der Farn erzeugt, wenn er als Kleidungsstück getragen wird, erklärt Te Aroha Noti Tepa. Mauku. Kuh ist das Geräusch. Das Kuhgeräusch, das Vögel machen. Schwalben machen Kuh. Mau bedeutet festhalten, greifen oder anhaben, tragen. In der Gegend, aus der ich komme, am südlichen Ende von Te Orewara, da gibt es einen Ort, Tuatahuna. Und es gibt eine Redewendung. Tuatahuna Kaukaha Mauku. Die Träger des Mauku. Mit Umhängen aus Mauku-Wedeln hielten sich die Vorfahren von Te Aroha warm. Sie nutzten die Farnblätter aber auch als Schlafmatten und Decken. Die Spitzen dieses Farns dagegen werden vor allem als Delikatesse geschätzt, auch heute noch. Pico Pico heißen sie. Und in den feinsten Restaurants des Landes werden sie inzwischen als einheimische Spezialität serviert. Patrick Brownsey bricht die Farnspitzen bei einem Spaziergang im Wald einfach ab und isst sie roh. Te Aroha liebt sie gekocht oder fermentiert. Der Mauku hat diesen Wedel hier, Pico Pico. Pico Pico kann man essen. Er schmeckt fast genauso wie Spargel. Er ist unter all den Farnen, die wir essen, dem Spargel am ähnlichsten. Er ist der Beste. Und da, wo ich herkomme, sehr weit verbreitet. Er schmeckt wirklich sehr gut. Man kann ihn auch wie ein russisches Sauerkraut zubereiten. Dann hält er sich monatelang, genau wie Sauerkraut. Es gibt den gleichen Fermentierungsprozess mit dem Pico Pico, dem Farn. Und er ist sehr gesund für dich. Aber wir haben nie eine ganze Schale voll davon gegessen. Er war eher Beilage. Gelten die Farnspitzen Pico Pico als Delikatesse, so war der stärkehaltige Wurzelstock des adlerfarnhartigen Pteridium esculentum, auf Englisch Bracken, für die frühen Maori sogar ein Grundnahrungsmittel. So wie in vielen anderen Ländern wächst auch in Neuseeland der Adlerfarn wie Unkraut. Er besiedelt frisch gerodete Gebiete sehr rasch, ist also überall und zu jeder Jahreszeit leicht zu ernten. Die in Deutschland verbreitete Art des Adlerfarns gehört zu den giftigsten Farnarten und stellt unter anderem für Weidetiere wie Kühe und Pferde eine Gefahr dar. Forschungen haben eine krebserzeugende Wirkung des Adlerfarns nachgewiesen und vor seinem Verzehr wird gewarnt. Die neuseeländische Art, der Bracken, gilt zwar als weniger giftig, aber auch hier wird heute vom Verzehr abgeraten. Für die frühen Maori war Bracken jedoch nicht nur ein wichtiges Nahrungsmittel. Sie nutzten ihn, wie auch viele andere Farnarten, als Heilmittel für innere und äußere Leiden. Gegen Husten und als Schleimlöser tranken sie den Farn als Tee und inhalierten seine Dämpfe. Stämme und Blätter verarbeiteten sie zu Salben und machten Umschläge daraus. Sie wussten, welche Arten gut gegen Schmerzen oder Krämpfe waren, welche als Abführmittel oder gegen Würmer halfen. Andere Arten, wie die Streifenfarne, waren für Maori von großer spiritueller Bedeutung. Der glänzende Streifenfarn, Asplenium oblongifolium, auf Maori Panako, diente Geistheilern, Tohunga als Omen der Götter, sagt Murdoch Riley. The use of the spleen was in ceremonies where Der Streifenfarn wurde für Zeremonien verwendet, in denen man die Prognose für einen Patienten herausfinden wollte. Der Farn wurde über dem Kopf einer kranken Person hin und her gewedelt. Wenn der Farn intakt blieb, wurde dies als ein Zeichen der Götter gesehen, die dem Priester oder Tohunga mitteilten, dass alles gut werden würde. Wenn der Farn aber zerbrach, dann bedeutete dies, dass der Patient nicht überleben würde oder weitere Hilfe brauchte. Für die frühen Maori waren Farne lebenswichtig. Auch die ersten europäischen Siedler nutzten das Holz als Baumaterial, aber sie schifften viele der für sie exotischen Arten auch zurück in die alte Heimat. Ende des 19. Jahrhunderts brach dann in England ein regelrechter Farnwahn aus, erzählt Patrick Brownsey. Die Leute in England waren damals völlig vernarrt in Farne. Sie pflanzten sie in ihren Gärten an, in den Gewächshäusern, wo immer sie konnten. Sie hatten sie auf ihren Tapeten, ihren Vorhängen, ihrer Keramik. Farne faszinierten sie einfach. Es entwickelte sich zu einem totalen Wahn. Bald waren manche Farnarten in England gefährdet, weil die Leute sie so eifrig sammelten. Sie versuchten deshalb, sie aus anderen Ländern zu erhalten. Es war relativ leicht, sie aus Neuseeland zu bekommen, weil es dort viele Arten gab, das Klima ähnlich war und viele der Arten sich leicht verpflanzen ließen. Und so pflanzten sie sie an. Während sich in England die Farnbegeisterung mit der Zeit legte, hält sie in Neuseeland noch immer an. Neuseeländer, die sich im Ausland als solche zu erkennen geben möchten, stecken sich gern eine Silberfarnplakette oder ein Schmuckstück in der Form eines Farnwedels an. Das Koru, die eingerollte Blattspitze, ist auch schon lange nicht mehr nur das vorherrschende Designelement der Maori. Viele Firmen haben es in den verschiedensten Varianten als Logo übernommen, allen voran die nationale Fluggesellschaft Air New Zealand. Ein stilisiertes Koru ziert nicht nur das hintere Ruder ihrer Flugzeuge, Koru heißt auch die Vielflieger-Lounge sowie die Mitgliedschaft im Vielflieger-Club. Bei der Abstimmung über eine neue Flagge im vergangenen Jahr war der Silberfarnwedel das Motiv auf 3 von 5 zur Auswahl stehenden Entwürfen. Ein 4. Vorschlag zeigte das Koru. Maori haben seit 1990 eine eigene Flagge, deren Mitte das Koru bildet. Es repräsentiert Wiedergeburt und Kontinuität, verspricht Erneuerung und Hoffnung für die Zukunft. Sie hörten Farne, Urgestalten der Pflanzenwelt von Ingrid Kölle. Es sprachen Katja Amberger, Karin Schumacher, Christian Baumann, Rainer Buck und Andreas Neumann. Ton und Technik Christiane Schmidbauer, Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.